Erster Josua versammelte alle Stämme Israels in Sichem. Er rief ihre Anführer und Richter. Sie standen alle vor Gott. Zweiter Josua sagte zum Volk, Gott, der Herr Israels, spricht. Eure Vorfahren lebten vor langer Zeit. Sie wohnten auf der anderen Seite des Flusses. Abrahams Vater war dort. Sie dienten anderen Göttern. Dritter, ich führte euren Vorfahren Abraham von dort weg. Ich brachte ihn durch das ganze Land Kanaan. Ich gab ihm viele Nachkommen und schenkte ihm Isaak. Vierter, Isaak gab ich Jakob und Esau. Esau gab ich das Gebirge Seir. Er sollte es besitzen. Jakob und seine Söhne zogen aber nach Ägypten. Fünfter, dann sandte ich Mose und Aaron. Ich tat Wunder in Ägypten. Danach führte ich euch aus Ägypten heraus. Sechster, ich führte eure Väter aus Ägypten. Ihr kamt an das Meer. Die Ägypter verfolgten eure Väter mit Wagen und Reitern bis zum Schilfmeer. Siebter, da riefen sie Gott um Hilfe an. Er machte es dunkel zwischen euch und den Ägyptern. Dann ließ er das Meer über sie fließen. Es bedeckte sie. Ihr saht selbst, was sich den Ägyptern antat. Danach bliebt ihr lange Zeit in der Wüste. Achter, danach brachte ich euch in das Land der Amoriter. Sie wohnten auf der anderen Seite des Jordans. Sie kämpften gegen euch. Aber ich gab sie in eure Hand. Ihr nahmt ihr Land ein. Ich vernichtete sie vor euch. Neunter, dann kam Balak, der Sohn Zippors. Er war der König von Moab. Er kämpfte gegen Israel. Er rief Bileam, den Sohn Beors. Er sollte euch verfluchen. Zehnter, aber ich wollte nicht auf Bileam hören. Er segnete euch stattdessen. So befreite ich euch aus seiner Hand. Elfter, dann überquertet ihr den Jordan. Ihr kamt nach Jericho. Die Bewohner von Jericho kämpften gegen euch. Das waren die Amoriter, Pheresiter, Kanaaniter, Hethiter, Girgasiter, Heviter und Jebusiter. Ich gab sie in eure Hand. Zwölfter, ich sandte Hornissen vor euch her. Sie vertrieben die zwei Könige der Amoriter. Das geschah nicht durch euer Schwert oder euren Bogen. Dreizehnter, ich gab euch ein Land, für das ihr nicht gearbeitet habt. Ich gab euch Städte, die ihr nicht gebaut habt. Ihr wohntet darin. Ihr konntet Weinberge und Olivenhaine nutzen, die ihr nicht gepflanzt habt. Vierzehnter, darum habt Ehrfurcht vor Gott. Dient ihm ehrlich und treu. Entfernt die Götter, denen eure Vorfahren dienten. Sie dienten ihnen auf der anderen Seite des Flusses und in Ägypten. Dient nur Gott. Fünfzehnter, wenn ihr Gott nicht dienen wollt, dann entscheidet euch heute. Wem wollt ihr dienen? Den Göttern eurer Vorfahren, die jenseits des Flusses wohnten? Oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt lebt? Ich und mein Haus, wir wollen Gott dienen. Sechzehnter, das Volk antwortete und sagte, es ist undenkbar, dass wir Gott verlassen. Wir werden keinen anderen Göttern dienen. Siebzehnter, denn Gott ist unser Herr. Er führte uns und unsere Väter aus Ägypten. Dort waren wir Sklaven. Er tat große Wunder vor unseren Augen. Er beschützte uns auf unserem ganzen Weg. Er beschützte uns unter allen Völkern, durch die wir zogen. Achtzehnter, Gott vertrieb alle Völker vor uns. Er vertrieb auch die Amoriter, die im Land wohnten. Auch wir wollen Gott dienen, denn er ist unser Herr. Neunzehnter, Josua sagte zum Volk, ihr könnt Gott nicht dienen. Er ist ein heiliger Gott. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird eure Fehler und Sünden nicht vergeben. Zwanzigster, wenn ihr Gott verlasst und fremden Göttern dient, dann wird er sich abwenden. Er wird euch Unglück bringen. Er wird euch vernichten, obwohl er euch Gutes getan hat. 21. Das Volk sagte zu Josua, nein, wir wollen Gott dienen. 22. Da sagte Josua zum Volk, ihr seid Zeugen gegen euch selbst. Ihr habt euch entschieden, Gott zu dienen. Sie sagten, ja, das stimmt. 23. So entfernt nun die fremden Götter, die bei euch sind. Wendet eure Herzen Gott, dem Herrn Israels, zu. 24. Das Volk sagte zu Josua: Wir wollen Gott, unserem Herrn, dienen. Wir wollen auf seine Stimme hören. 25. An diesem Tag machte Josua eine Vereinbarung mit dem Volk. Er gab ihnen dort in Sichem Gesetze und Regeln. 26. Josua schrieb diese Dinge in das Buch der Gesetze Gottes. Dann nahm er einen großen Stein. Er stellte ihn dort unter die Eiche. Diese Eiche stand im Heiligtum Gottes. 27. Josua sagte zum ganzen Volk: Dieser Stein soll unser Zeuge sein. Er hat alle Worte gehört, die Gott zu uns gesprochen hat. Darum soll er Zeuge gegen euch sein. Dann werdet ihr euren Gott nicht verleugnen. 28. Danach schickte Josua das Volk weg. Jeder ging zu seinem Besitz. 29. Nach diesen Ereignissen starb Josua, der Sohn Nuns. Er war ein Diener Gottes. Er war 110 Jahre alt. 30. Mann begrub ihn in seinem Landbesitz. Das war in Timnath-Sera im Gebirge Ephraim. Es lag nördlich vom Berg Gas. 31. Israel diente Gott, solange Josua lebte. Auch die Anführer, die Josua überlebten, dienten Gott. Sie kannten alle Taten, die Gott für Israel getan hatte. 32. Die Israeliten hatten die Gebeine Josefs aus Ägypten mitgebracht. Man begrub sie in Sichem auf dem Feld. Jakob hatte dieses Feld von den Söhnen Hemos gekauft. Es kostete 100 Silberstücke. Jakob hatte es Josef als Besitz gegeben. 33. Als Eliasar, der Sohn Aarons, starb, begrub man ihn in Gibeah. Das war die Stadt seines Sohnes Phinehas. Sie war ihm im Gebirge Ephraim gegeben worden.